Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. Heute Abend bringen wir Die Spinnen nach dem ersten erhaltenen Stummfilm von Fritz Lang. Das Hörspiel basiert genau wie der 1919 gedrehte Film auf dem gleichnamigen Abenteuerroman von Fritz Lang, der kein Klischee auslässt und sich furchtlos in eine turbulente Geschichte zu Wasser, zu Lande und in der Luft stürzt. Ein Showdown inmitten exotischer Kulissen, eine Trash-Oper der anderen Art. Die Spinnen sind der Archetypus des Adventure-Films und übrigens auch die historische Folie für den Indiana-Jones-Mehrteiler von Steven Spielberg. Die Spinnen. Hörspiel nach dem Roman und Film von Fritz Lang. Bearbeitung Michael Farin. Sonne glänzend dehnte sich das Meer. Es war der Vorabend des großen Yachtrennens. Nicht allein aus San Francisco waren die Menschen gekommen. Ich war der Favorit dieses Rennens. Aus dem ganzen Land, mit Sonderzügen, Autos. Unter ihnen eine junge Dame. Ihre modische, schwarze, eng anliegende Sportjacke schmiegte sich an die schlanken Linien ihrer Gestalt. Ihr kurzer, weißer Rock flatterte im Wind und gab den Blick auf rassige Beine frei. Eine Frau wie eine Raubkatze. Ein Blick in sein scharf geschnittenes Gesicht, seine stahlblauen Augen. Ihre Pupillen weiteten sich, als könnten sie so die Vergrößerungskraft des Feldstechers verdoppeln. So eine Frau kann einen Mann in den Wahnsinn treiben, aber nicht mich. Ich würde mir da nicht so sicher sein. Auf dem Sattel, ebenso zu Hause wie am Volant des Rennautos, führt Kai Hoog das Racket mit derselben Meisterschaft wie den Degen. Zum Empfang des Yachtclubs allerdings kam er zu spät. Viel zu spät. Ich muss die werte Festversammlung um Entschuldigung bitten. Allerdings, wenn Sie hören, was ich Ihnen zu sagen habe, dessen bin ich gewiss, werden Sie mich verstehen. Heute Nachmittag, da tanzt direkt vor meinen Augen ein dunkler Gegenstand auf dem Wasser. Für den Bruchteil einer Sekunde schien Hoogs Boot stillzustehen. Dann aber war es pfeilschnell auf den geheimnisvollen Gegenstand zugeschossen. Was ich Ihnen jetzt berichte, werden Sie mir kaum glauben. Eine seltsam geformte, bauchige Flasche mit langem Hals, über und über mit Seetang bedeckt. Wer diese Nachricht findet, möge bitte sofort die Harvard University, Cambridge, Massachusetts benachrichtigen. Ich werde seit Jahren von Nachkommen der Inkas gefangen gehalten. Acht und die genaue Position des Ortes muss ich Ihnen, Sie werden dafür Verständnis haben, leider verschweigen. Südlicher Breite. Noch heute bringen Sie der Sonne Menschenopfer dar. In den Tempelruinen liegen unglaubliche Schätze. Liu Sha war totenblass geworden. Ihre Augen funkelten wild. Ihre zitternden Hände zerrissen das kleine Spitzentaschentuch. Unter dem goldenen See, dem heiligen See, wie Sie sagen, zieht sich eine Goldmine hin, die unerschöpflich zu sein scheint. Ich habe mich bis zur Küste durchgeschlagen. Um Gottes Willen, helft mir! Fred Johnson, 5. Mai 1918. Liu Sha biss sich auf die Lippen, um nicht laut hinauszuschreien. Ihre Katzenaugen wurden schmal. Das Antworttelegramm der Harvard University ist mehr als aufschlussreich. Kai Hoog, Standard Club San Francisco. Professor Johnson seit 6 Jahren auf Forschungsreise in Mexiko verschollen. Harvard University, Massachusetts. Ja, und so muss ich Sie jetzt nicht allein um Entschuldigung für meine Verspätung bitten. Nein, ich bin vielmehr gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich morgen nicht an den Start dieses wunderbaren Rennens gehen kann. Ich muss mir statt des silbernen Pokals von San Francisco einen goldenen aus dem Schatz der Inkas holen. Liu Sha hatte sich bereits wieder ganz in der Gewalt. Mit einem strahlenden Lächeln schritt sie auf Kai Hoog zu. Sie werden doch den goldenen See nicht ganz alleine erkunden wollen, Kai. Solch offenkundiges Entgegenkommen hätte jeden anderen nicht unempfindlich gelassen. Etwas aber, was er sich selbst nicht erklären konnte, hielt Hoog von dieser faszinierend berückenden Frau fern. Ich arbeite immer allein. verehrte Liosha. Vielleicht haben Sie die richtige Begleitung nur noch nicht gefunden. Vielleicht suche ich auch keine. Ich reise mit dem einzigen Menschen, dem ich vertraue. Ein einsamer Wolf also? Wenn Sie so wollen. Aber Wölfe jagen in Rudeln. Ich sehe mich mehr als Löwen. Auch ein Raubtier braucht Gesellschaft. Geschäft und Vergnügen zu mischen ist immer ein Fehler. Was für eine langweilige Einstellung. Sie hat mich bisher am Leben gehalten. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück auf Ihrer Reise, Kai Hok. Und denken Sie daran, die Natur hat noch gefährlichere Tiere erdacht als den Löwen. Das Auto schoss davon. Schon bald lagen die Häuser des Seebades hinter ihm. Die schnurgerade Landstraße verschwand unter den laufenden Rädern. Ratternd erklomm der Wagen eine Anhöhe. Die Bäume traten dichter zusammen. Das Auto fuhr durch ein schmiedeeisernes Gittertor und hielt an einer breiten Treppe. Eilig durchschritt Kai Hok die geräumige Halle und trat in das Bibliothekszimmer. Schon bald hatte er gefunden, was er suchte. Die Spezialkarte von Mexiko. Er breitete sie auf dem Schreibtisch aus. Den Leinwandfetzen aus der Flasche legte er daneben. Von der Größe eines Taschentuchs, ausgezackt an den Ecken und vielfach durchlöchert. Seine Blicke bohrten sich in die verschwommenen Buchstaben. Naja, 68 Grad 25 Minuten westlicher Länge und 30 Grad 42 Minuten südlicher Breite. Lange saß er so, über den Tisch gebeugt. Dann schloss er die Augen. Seine Gedanken flogen weit voraus. Sie zeigten ihm den Weg, den er nun gehen musste, unaufhaltsam. Plötzlich aber fuhr er zusammen. Ist da wer? Die Dielen des Zimmers hatten geknarrt. Kai Hok sprang auf. Wenige Zentimeter vor seiner Brust blinkten die Läufe zweier Revolver. Vor ihm zwei dunkle Gestalten, schlank und schattenhaft. In schwarzem Trikot, die Gesichter von schwarzen Hauben verhüllt, die nur die Augen freiließen. Lassen Sie mich sofort los! Eine dritte Gestalt drückte ihm ein Tuch vor das Gesicht. Lassen Sie mich los! Ein schwerer, süßlicher Geruch. Parfum, Chloroform. Hok wankte, seine Arme griffen ins Leere. Als Padama, sein malaiischer Diener, das Bibliothekszimmer betrat, lag er regungslos im Clubsessel, die Beine weit von sich gestreckt. Da, Mr. Hok! Mitten auf seiner Brust, dick, schwarz und widerlich auf dem blanken Weiß seines Hemdes, saß eine riesige Spinne. Verdammt, das Dokument! Wo ist das Dokument? Noch immer stand sein Diener wie erstarrt vor ihm. Er schleuderte die Spinne in die Mitte des Zimmers. Sie rührte sich nicht. Es war eine täuschend echte Nachbildung. Das Zeichen der Spinnen. Seit langem schon ging das Gerücht von einem über das ganze Land weithin verzweigten Geheimbund, die Spinnen genannt. Eine Reihe aufsehenerregender Verbrechen schrieb man ihnen zu. Die abenteuerlichsten Geschichten erzählte man sich. Dass sie überall ihre Agenten und Spione hätten. Dass sie über die geheimsten Vorgänge unterrichtet seien. Dass niemand sich vor ihrer geheimnisvollen Macht schützen könne. Dass ihnen die raffiniertesten Hilfsmittel moderner Technik zu Gebote stünden. Dass keine Tür vor ihnen verschlossen bliebe. Dass ihre Mitglieder zumeist gerade dort auftauchten, wo man sich vor ihnen am sichersten wähnte. Dass sie am Tatort immer ihr Zeichen zurückließen. Eine Spinne. Ich hatte diese fantastischen Gerüchte verlacht, hatte sie in das Reich der Fabel verwiesen, bis ich die Realität dieses Geheimbundes am eigenen Leib zu spüren bekam. So leicht bin ich nicht einzuschüchtern. Ich werde vor euch am Goldenen See sein. Die Koordinaten habe ich im Kopf. Gespenstisch flammte ein rotes Glühlämpchen auf. Liosha wandte sich lauernd wie eine Katze einem komplizierten telefonischen und teleoptischen Apparat zu, der es ihr ermöglichte, unbemerkt von den Anwesenden alles zu hören und zu sehen, was im Haus vorging. Was stehen Sie noch rum, Telfers? Da kommen die Ersten. Auf der Projektionsscheibe steigen zwei Herren, mit der Örtlichkeit augenscheinlich vertraut, ohne zu zögern die dunklen Kellerstufen hinunter. Ihr Weg führt durch schmale Gänge, treppauf und treppab, bis sie vor einer glatten Stahlwand stehen. Es wäre so einfach gewesen. Ein kleiner, sauberer Schnitt durch die Kehle und wir hätten Sicherheit gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, Sie um Ihre Meinung gebeten zu haben, Telfers. Ein dreifaches, kurzes, hartes Pochen. Die Wand schiebt sich lautlos auseinander. Ich verstehe Ihr Verhalten nicht. Dahinter ein schlitzäugiger Chinese, ein riesiges Schwert in seiner Hand. Dazu besteht auch keine Notwendigkeit. Es genügt vollkommen, wenn Sie verstehen, was von Ihnen verlangt wird. Ein schneller Stich, eine Klinge ins Herz. Niemals einen Zeugen zurücklassen, das waren Ihre Worte, Liuscha. Zweifeln Sie an meinen Entscheidungen, Telfas? Natürlich nicht, aber es wäre besser gewesen. Genug jetzt! Die Verantwortung liegt bei mir. Zügeln Sie Ihre Zunge, wenn Ihnen etwas an ihr liegt. Die Versammlung beginnt in wenigen Minuten. Ein kahler, achteckiger Raum, von hohen Stahlwänden begrenzt. Aus Stahl ist auch die Decke. Eine eiserne Wendeltreppe führt noch weiter abwärts. Durch den Druck auf einen verborgenen Knopf öffnet sich eine weitere stählerne Tür. Der Versammlungsraum der Spinnen befindet sich im alleruntersten Geschoss. Um einen Konferenztisch sitzen lässig in die Clubsessel zurückgelehnt sechs Herren. Sie sind mit einfacher Eleganz gekleidet, mit Ausnahme eines einzigen, eines Chinesen, dessen Nationaltracht den ihr eigentümlichen Farbenprunk zeigt. Man könnte glauben, einer Sitzung von Direktoren einer Großbank beizuwohnen, nicht aber der Zusammenkunft des gefährlichsten Geheimbundes von San Francisco. Keiner der Anwesenden kennt bisher den Zweck der Sitzung. Ihr Auftritt, Dr. Telfas. Und vermasseln Sie uns das nicht. Es musste sich um eine große Sache handeln, denn nur bei Unternehmungen, die besondere Investitionen erforderten, wurden die Aktionäre persönlich einberufen. Selbst dann aber bekamen sie das Oberhaupt des Geheimbundes nicht zu Gesicht. Seine Entschließungen und Weisungen erfuhren sie einzig durch Dr. Telfas, den Generalsekretär. Diesen hatte man unbedingt Folge zu leisten. Andernfalls verschwand man. Und kehrt nie wieder. Die Macht der Spinnen reicht weit, sehr weit. Und ihre Organisation arbeitet schnell, sehr schnell. Vor allem gilt es, den Plan so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Das nötige Personal wird in Mexiko angeworben. Geld darf ab sofort keine Rolle spielen. Deshalb bitte ich Sie auch sofort um die Bewilligung eines außerordentlichen Fonds. Da sich das eingesetzte Kapital bisher durch nahezu jedes Vorhaben vervielfacht hatte, zögerte die Versammlung keine Sekunde. Als erster zog der Chinese sein Scheckbuch hervor. Wie einfach das doch ist. Ein kleines Blatt Papier, eine Unterschrift und die Welt dreht sich nach Ihrem Willen. Am Abend des nächsten Tages saß Kai in einem Abteil erster Klasse der Transatlantik-Eisenbahn. Auf dem Kopf ein wetterfester Sombrero. Bis morgen muss ich in Cuicatlan sein. Cuicatlan ist die südlichste Station der South Mexico Eisenbahnlinie. Wenn ich nur wüsste, wie ich von dort weiterkomme. Bis auf einen hinter einer Zeitung versteckten Herrn war er allein im Abteil. Hol mich der Teufel. Raugon! Kai? Kai Hoog? Du musst mehr Leben haben als eine Katze. Das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass der persische Schah ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Ein übertrieben eifersüchtiger Mann, wie ich finde. Praktischerweise wurde er nach dem Einmarsch der Engländer abgesetzt. Und du, alter Halunke? Ich dachte, du wärst seit dem letzten Gordon-Bennett-Rennen vermisst. Erinnere mich nicht daran. Ich hatte das Preisgeld schon so gut wie in der Tasche, aber dieser verfluchte Belgier hat meinen Ballon sabotiert. Was zur Hölle hast du eigentlich in meinem Cuicatlan zu suchen? Dein Cuicatlan? Was treibt dich denn in diese gottverlassene Gegend? Bist du wieder auf der Flucht vor deiner Frau? Ausnahmsweise nicht. Ich bin Ballonführer der hiesigen meteorologischen Station. Morgen will ich erstmals einen Flug über die Kraterberge der Kordilleren versuchen. Ich kann es einfach nicht fassen. Was für ein Zufall. Raugon, alter Freund, wir haben exakt denselben Weg. Zu den Tempelruinen Montezumas. Als Kai Hoog erwachte, war der Freund längst auf den Beinen. Ich verschwinde jetzt erstmal. Du wirst die nächsten 10 Stunden ohne mich totschlagen müssen. Aber denk dran, wir starten pünktlich um 6 Uhr. Auf die Minute. Warten kann ich nicht. Was für ein gottverlassenes Nest. Heiß brannte die Sonne auf die nackten Felsen und den dürftigen Baumwuchs. Hier würde ich ja nicht einmal meinen Hund begraben. Die Sonne stand schon hoch. Es mochte etwa Mittag sein, aber Kai dachte noch nicht ans Umkehren. Zu seinen Füßen weitete sich das Tal zu einer Ebene. Ein paar Hütten lagen verstreut umher, kaum so viele wie in Cuicatlán. 200 Schritt davon entfernt ein alleinstehendes größeres Blockhaus, eine typisch mexikanische Bar. Pferde davor, ein lebhaftes Kommen und Gehen von bunten Gestalten. Ein guter Ort. Hier laufen alle Fäden zusammen. Geschäfte werden begonnen und abgeschlossen, Nachrichten empfangen und ausgestreut. Eine Bar wie diese ist Börse und Zeitung zugleich. Je näher er kam, desto langsamer wurden seine Schritte. Er blickte durchs Fenster. Cowboys, Goldgräber und Mestizen drängten sich um ein in der Mitte stehendes Fass. Ein Mann stand darauf. Was für eine honorige Versammlung. Kai kannte diesen Kopf, kannte diese Augen. Gentlemen, wir brauchen Männer, furchtlose Männer. Für eine Expedition in das Innere des Landes. Zwei Dinge, mehr braucht ihr nicht zu wissen. Punkt 1, wir verlangen unbedingten Gehorsam, was auch geschieht. Punkt 2, wir zahlen gut, $20 am Tag und $100 Handgeld. Das Chaos hätte nicht größer sein können. Kaum einer, der sich nicht hätte anwerben lassen wollen. Hab ich's doch geahnt. Diese Schlange. Oder vielmehr, diese Spinne. Mit einem Ausruf der Verblüffung trat Hoog vom Fenster zurück. Zwischen den abenteuerlichen Gestalten war ein Gesicht erschienen, das er bisher nur in San Francisco gesehen hatte, in elegantester, luxuriösester Umgebung. Ein Gesicht, das er überall eher als hier vermutet hätte. Das Gesicht Leo Schahs. Die Anwerbung war rasch beendet. Man trank den von Leo Schah bestellten Tequila. Keiner würde das Lokal bis zum Beginn der Expedition mehr verlassen. Wozu auch? Ihre Pferde standen draußen bereit. Und niemand dieser heruntergekommenen Gestalten besaß mehr, als er am Leibe trug. Was würden diese Kerle wohl dafür geben, einmal mit dieser Frau allein zu sein? Wie viele würden sie dafür töten? Ganz selbstverständlich, wie ein Panther, glitt sie zwischen diesen umher. Doch niemand wagte auch nur, ihr direkt ins Gesicht zu sehen. Unberechenbar. Niemand dachte auch nur daran, sie zähmen zu wollen. Warum hat sie mich nicht getötet, als sie mich in meinem eigenen Haus betäubte? Als ich ihr gänzlich ausgeliefert war. Es wäre für sie ein leichtes gewesen. Hoog schrak zusammen. Wie im Fluge war die Zeit vergangen. Längst hätte er auf dem Rückweg sein müssen, doch die Neugier hatte ihn gepackt. Leo Schah saß mit Dr. Telfas etwas abseits an einem Tisch. Vor ihnen ein Stoß Papier. Meine Karte. Die Flaschenpost. Von da an beherrschte ihn nur noch ein Gedanke. Ein gewagtes Unternehmen, es sich mitten aus dieser Gesellschaft handfester Kerle, denen Messer und Revolver mehr als locker saßen, holen zu wollen. Immerhin war da dem Fenster gegenüber, im Rücken von Leo Schah, eine kleine Tür, die für seine Absicht wie geschaffen schien. Kai Hoog drückte den Hut tiefer in die Stirn. Hoog trat ein und befand sich im engen Vorraum. Rechts stieg eine steile Holztreppe zum ersten Stock empor. Ihm gegenüber die kleine Tür, die in die Bar führte. Stimmengewirr schwoll ihm entgegen. Langsam ging er zur Bar und bestellte einen Tequila, stürzte ihn mit einem Schluck hinunter, ohne Leo Schah und Dr. Telfas aus den Augen zu lassen. Dann näherte er sich den beiden unauffällig. Wenn ich mich nicht irre, liegt da was, was mir gehört. Mit einem raschen Griff hatte er die Papiere, stopfte sie sich ins Hemd, sprang zurück, zog seine beiden Revolver. Hände hoch! Niemand bewegt sich von der Stelle. Mit dem nächsten Satz aber war er bereits aus der Tür und hatte sie ins Schloss geworfen. Adios, muchacho! Mit einem Stuhl verkantete er den Drücker. Es war sein Instinkt, der ihn die Treppe hochlaufen ließ. Ein Sprung aus dem Fenster. Im nächsten Augenblick saß er auf einem Pferd und stob davon. Raugun wurde immer ungeduldiger. Es war bereits 5:45. Von Kai war nichts zu sehen. Verdammt. 6:10. Der Ballon war gefüllt, alles zur Abfahrt bereit. Nur mit Mühe hielten 6 Männer das plumpe Ungetüm, das sich in ohnmächtiger Wut aufbäumte und seine Fesseln zu zerreißen drohte. 5:05. Raugun blickte scharf nach allen Seiten. Von Kai war nichts zu sehen. 6:00. Kopfschüttelnd stieg er in die Gondel. Loslassen! Die 6 Männer sprangen zurück und der Ballon erhob sich langsam. In diesem Augenblick stürmte Hoog auf die Lichtung. Raugun! Kai! Mein Gott, Kai! 1 Minute früher! Nur 1 Minute früher! Wie ein Pfeil fliegt Hoog heran, dicht hinter ihm seine Verfolger. Kugeln umschwirren ihn. Raugun! Das Seil! Das Seil! Halt dich fest! Der Ballon, von der plötzlichen Last beschwert, schwankt, droht zu sinken. Doch Raugrun wirft reaktionsschnell zwei Sandsäcke über Bord. Ein Ruck und senkrecht steigt der Ballon in den Himmel. Kai, du bist eben ein echter Glückspilz. Im Osten rötete sich langsam der Himmel. Um 6 Uhr hätte Hoog Raugrun wecken sollen. Die Sonne. Nichts ist größer. Nichts ist gewaltiger. So vergaß Hoog schönheitstrunken Zeit und Ort. Er schaute. Endlich schlug auch Raugrun die Augen auf. Rasch wickelte er sich aus dem Schlafsack. Na Kai, alter Junge, wie gefällt's dir hier oben in meinem luftigen Reich? Kai antwortete nicht. Der Anblick der Sonne ist zu groß für Menschenworte. Mit dem Licht kam die Wärme. Kai öffnete sein Hemd und holte mit einem zufriedenen Lächeln das zurückgewonnene Dokument, den Stofffetzen aus der Flaschenpost, hervor. Aber da war noch etwas. Ein seltsames Schriftstück. Was ist das? Neugierig entfaltete Hoog es. Das kann doch wirklich niemand entziffern. Es waren nur einige Zeilen in einer sonderbaren Geheimschrift. Es könnte irgendwas Chinesisches sein. Darunter eine Spinne. Ratlos blickte er auf das Papier. Nanu, was sind denn das für merkwürdige Krähenfüße? Ich weiß es nicht. Ich muss wohl, ohne es bemerkt zu haben, die Diebe bestohlen haben. Kai versuchte Sinn in das Wirrsal zu bringen. Doch schon bald gab er es auf. In diesem chinesischen Zeug werde ich schon noch auf die Schliche kommen. Denn ich will verdammt sein, wenn nicht auch hier wieder irgendeine Gaunerei der Spinnen dahinter steckt. Mühselig, Schritt um Schritt, zieht die Expedition der Spinnen durch das Gebirge. Voran reiten zwei Cowboys, die Gewehre schussbereit vor sich auf dem Sattel. Hinter ihnen, schweigsam und ärgerlich, Leo Schar mit Dr. Telfers. Dann folgen die übrigen, einer in den Fußstapfen des anderen. Auf Maultieren führen sie Proviant, Munition und das nötige Werkzeug mit. Verdammte Plackerei! Mit ein wenig Geistesgegenwart ihrerseits, Doktor, hätten wir uns diesen Wettstreit ersparen können. Und ich weiß bis heute keinen guten Grund, der Sie dazu veranlasst haben könnte, mich daran zu hindern, ihn damals zu töten. Reißen Sie sich zusammen, Telfers. Bei Anbruch der Nacht lagert der Trupp in einer Mulde. Man kocht ein spärliches Abendessen, streckt sich aus, bis der Mond genügend Licht bietet, um weiterzuziehen. Leo Schar und Telfers sitzen etwas abseits. Nicht genug damit, dass wir in Hoog einen wirklich ernstzunehmenden Gegner haben. Er hat nun auch noch den Schlüssel zu unserem größten Geheimnis. Das Brillantenschiff. Das hätte nie und nimmer passieren dürfen. Wir, verehrte Leo Schar, sollten in Zukunft klüger sein. Mit einer Verneigung wendet er sich um. Ein eigenartiges Bild bietet sich ihm dar. Rings um ein Lagerfeuer sitzen die Angeworbenen. In ihrer Mitte, mit adlerscharfem Profil, mit bronzefarbig glänzendem Gesicht, ein alter, weißhaariger Mestize. Es muss eine interessante Geschichte sein, die der Alte da erzählt. Man nennt ihn den Heiligen See. Goldfarben glänzt seine Flut. Kein Mensch, der nicht zum Stamme der Inkas gehört, hat ihn je erreicht. Nur die Sage davon geht im Lande umher. Und ein unsagbares Sehnen zieht die Menschen zu ihm hin. Hunderte schon sind ausgezogen, ihn zu suchen. Keiner ist zurückgekehrt. Mit dem ersten Sonnenstrahl eines jeden Morgens badet die Sonnenpriesterin in dem See. Sonnenglänzend leuchtet dann ihre Haut. Das Wasser gibt ihr Kraft, Weisheit und göttliche Reinheit. Alle Söhne des Stammes verehren sie als überirdisches Wesen. Und bisweilen bringt sie selbst dem Sonnengott Opfer dar. Das ist die Geschichte vom Heiligen See. Von Eldorado. Von Eldorado. Raugon! Da! Da! Schau nur! Siehst du es denn nicht? Wenn mich nicht alles trügt, ist das der Kraterkessel. Immer größer wurde der Krater in dem Gesichtsfeld des Fernglases. Kai riss es an sich. Eine fiebernde Unruhe hatte ihn erfasst. Es gibt keinen Zweifel. Das ist das Ziel. Mensch, Kai, beruhige dich doch. Jetzt weißt du, wo deine famosen Tempelruinen liegen. Präg dir alles genau ein, dass du den Ort auch wiederfindest. Der Abend bricht hier sehr rasch an. Ich denke, morgen früh werden wir über das Gebirge sein. Ich verspreche dir, möglichst in der Nähe einer größeren Ansiedlung zu landen, wo du Pferde und Begleiter für den Ritt findest. Bist du wahnsinnig? Begreifst du denn nicht? Da! Da! Es gibt für mich überhaupt keine Wahl. Jede Minute ist kostbar, wenn ich verhindern will, dass die Spinnen mir zuvorkommen. Nimm doch endlich Vernunft an, Kai. Ich kann hier nicht landen. Das verlange ich auch gar nicht von dir. Nur eins. Gib mir den Fallschirm. Alle Einwände waren vergebens. Mit rasender Geschwindigkeit sauste Hoog ins Leere. Das hohe Riedgras dämpfte den harten Fall. Der erste Sonnenstrahl. Der niedrige, weidenartige Baumwuchs deutet auf die Nähe eines größeren Gewässers. Das Gesträuch wechselt mit mannshohem Schilf. Hoog schlägt sich mit seiner Machete einen Durchgang. Der Boden ist feucht und weich. Da teilt sich das Schilf und öffnet den Blick auf einen See. Leicht kräuseln sich die Wellen unter dem Hauch des Morgenwindes. Kai nimmt den Feldstecher und sucht das Ufer ab. Überall das gleiche Bild. Schilf und Weidengestrüpp. Wild und unberührt alles. Als hätte nie eines Menschen Fuß diese Stätte betreten. Doch da, im Gesichtskreis seines Glases, erscheinen verwitterte Mauern. Plump, massiv, zyklopenhaft. Endlich am Ziel. Steinerne Stufen führen in den See. Grob und klobig in den Uferfelsen gehauen. Kai Hoog zuckt zurück, duckt sich tief in das Schilf hinein. Drei alte Indianer kommen gemessenen Schritts die Stufen herab. In ihrer Mitte eine Frau mit goldgleißendem Gesicht, von einem weiten Mantel aus bunten Federn verhüllt. Zwei der Priester bleiben stehen, knien nieder und strecken die Arme zum Himmel empor. Der dritte, der älteste von ihnen, geleitet die Frau bis an den Rand des Wassers. Die Priester ziehen sich zurück. Niemand wird mir das je glauben. Auf der untersten Stufe stehend, lässt die Frau den Mantel fallen. Da steht sie in leuchtender goldener Nacktheit. Blendend spielen tausend Lichter um den jungfrauenhaft schlanken, schmiegsamen Körper. Langsam hebt sie die Arme empor. Langsam steigt sie in den See. Die Arme hoch erhoben. Feierlich der Sonne entgegen. Kosend umschmeichelt die goldene Flut ihre goldenen Glieder. In furchtbarster Angst lehnt das Mädchen an der Felsmauer. Bewegen Sie sich nicht! In lähmendem Todesschrecken starrt sie auf eine riesengroße Schlange. Ein Zucken läuft durch den mächtigen Körper des Tieres. Unter Aufbietung all seiner Kräfte schleudert Hoog die Schlange in den See. Ohnmächtig liegt das Mädchen auf den Stufen. Geblendet von ihrer Schönheit, betrachtet Hoog ihr zartes, feines Gesicht. Wer bist du? Zauberin? Priesterin? Göttin? Mit der hohlen Hand schöpft er Wasser aus dem See und benetzt ihre Stirn und Wangen. Sie schlägt die Augen auf. Ein Lächeln erhellt ihre Züge. Dann schließt sie wieder, um sie gleich darauf wieder angstvoll zu öffnen. Zitternd springt sie auf. Flieh! Fremder, flieh von hier! Rette dich! Hier wartet auf dich nichts als der Tod. Du sprichst meine Sprache? Wie beschwörend hebt sie die Hände. Flieh! Sonst bist du verloren. Noch kein Weißer hat dieses Tal lebend verlassen. Mit diesen Worten huscht sie die Treppe hinauf und ist verschwunden. Nach einem forcierten Eilmarsch durch das Gebirge gelangen die Spinnen am Abend zu einer Waldlichtung. Liu Sha gibt den Befehl, die Zelte aufzuschlagen. Von den Anstrengungen ermattet, sinken alle nieder und fallen rasch in einen tiefen, schweren Schlaf. Nur ein Mann ist als Wache eingeteilt. Er blickt mit müden Augen in das Dunkel. Plötzlich taucht ein Schatten hinter ihm auf. Ein Messer blitzt. Mit funkelnden Augen erhebt sich ein Indianer von dem Toten und huscht weiter zu dem Zelt, in dem Liu Sha schläft. Ein rascher Schnitt, weit klafft die Zeltwand. Vorsichtig durchdringen die Blicke des Indianers die dichte Finsternis. Kai hatte das Indianermädchen aus den Augen verloren. Aber in dem vom Morgentau feuchten Grase zeichnen sich die Spuren ihrer schmalen Füße deutlich ab. Zauberin, Priesterin, Göttin. Er folgt ihnen bis zu einer Felswand, einem Schacht. Der Schacht führt tief in den Schoß der Erde hinab. Wie ein winziges Lichtlein flimmert hoch oben das Tageslicht. Tiefschwarz liegt unten das unergründliche Dunkel. Hoog nimmt eine Kerze aus seinem Gürtel, zündet sie an, ergreift seinen Revolver und tritt vorsichtig in den Stollen ein. Der Gang senkt sich, steigt wieder, führt geradeaus, weitet sich. Hoog steht in einer geräumigen Felsenkammer. Er durchschreitet einen massigen Torbogen und bleibt überrascht stehen. Vor ihm liegt ein unterirdischer Felsentempel. Dicke, schwere Säulen ragen empor. Fratzenhafte Reliefs bedecken ringsum die Wände. Im Hintergrund erhebt sich, gewaltig und in enormen Dimensionen, eine große, altmexikanische Götterfigur. Vor ihr eine riesige Opferschale. Goldene Opfergefäße stehen um sie herum. Pechfackeln an den Pilastern beleuchten den Raum und werfen groteske Schlagschatten auf die seltsamen Skulpturen. An mehreren Seiten des Saales gähnen die schwarzen Öffnungen von schmalen Steingängen. Auf gut Glück betritt er einen von ihnen und schon bald schlagen Stimmen an sein Ohr. Morgen kommt der Tag, der nur alle 82 Jahre wiederkehrt. Das Fest der großen Sonne. Durch eine Öffnung sieht er in eine aus großen Quadern errichtete Felsenkammer. Drei alte Indianer sitzen da. Der große Geist selbst hat uns sein Opfer gesandt. Ein Ausdruck grausamen Triumphes tritt in sein Gesicht. Er winkt mit gebieterischer Handbewegung. Ein junger Indianer löst sich wie ein Schatten aus der Wand und kehrt gleich darauf mit zwei anderen zurück, die einen verhüllten Körper hereintragen. Wieder winkt der Alte. Der Junge reißt die Hülle herab. Das ist doch nicht möglich. Nein, um Himmels Willen. Vor den Indianern steht Liu Sha, die Hände auf dem Rücken gefesselt, das Hemd zerfetzt. Trotz allem blickt sie den Alten mit stolz erhobenem Kopf an. Nur ihre Nasenflügel zittern. Wie schön sie ist, in ihrer furchtlosen Ruhe. Viel schöner als sonst. Hoogs Entschluss stand fest. Ich muss sie retten. Um jeden Preis. Was habt ihr mit mir vor? Wollt ihr Geld? Wie viel? Verlangt, was ihr wollt! Der Alte schüttelt den Kopf. Diese Felsenkammer, Fremde, wirst du nicht mehr verlassen. Nur drei Tage noch, dann ist das heilige Sonnenfest. Das Fest zu Ehren des großen Geistes. In diesem Augenblick betritt das junge Mädchen, das Kai vor der Schlange gerettet hat, die Felsenkammer, ehrfurchtsvoll begrüßt von den Indianern. Naela! Zum ersten Mal hört Hoog diesen Namen. Der Klang umschmeichelt ihn wie geheimnisvoll süße Musik. Am Tage des heiligen Sonnenfestes soll wieder Blut den Opferstein färben. Du, Naela, Priesterin der Sonne, wirst das Opfer darbringen. Morgen schon wirst du dem großen Geist zu Ehren diese Gefangene opfern. Warum sie? Warum ausgerechnet sie? Blumen gab ich der Sonne. Blumen, die rein sind. Als Opfergabe. Blut? Töten? Ich? Töten? Was redest du da? Nein, Naela, nicht töten. Opfern sollst du sie. Der Sonne. dass unser Volk wieder groß und mächtig werde, wie zu den Zeiten des großen Montezuma. Wo ist sie denn jetzt? Eben war sie doch noch vor mir. Ich hätte sie anfassen können. Im selben Augenblick ergreift sie wie aus dem Nichts seine Hand und zieht ihn in eine Höhlung. Flieh! So flieh doch, Fremder! Hier wohnt das Grauen. Wo führst du mich hin? Halt ein! Bitte! Ich will dich retten, so wie du mich gerettet hast. Ich kann Leo Schar doch nicht ihrem Schicksal überlassen. So komm doch! Bitte! Vertrau mir! Bald bleibt sie ängstlich lauschend stehen, bald huscht sie vorwärts. Kai folgt ihr, ohne jedes Widerstreben. Ein Gefühl beseligender Ruhe hält ihn gefangen. Fliehend erreichen sie ein Felsengewölbe. Naela, wo führst du mich hin? Was ist das für ein Raum? Längs der Wände sind Kultgefäße aufgestellt, Götzenfiguren und altertümlicher Waffenschmuck, alles aus blinkendem Gold gefertigt. Goldadern durchziehen das Gestein der Decke. Für einen Augenblick steht Hoog wie geblendet von dem unermesslichen Reichtum, der ihn umgibt. Auf beiden Seiten, in zwei Rinnen, die sich an den Wänden hinziehen, sind lange, dicke Kerzen angebracht. Da Hoogs Kerze bis auf ein kurzes Stümpfchen heruntergebrannt ist, will er mit dem Rest die Kerzen in den Rinnen anzünden. Entsetzt reißt Naela ihn zurück. Nein! Das sind heilige Kerzen! Wer sie entzündet, dem bringen sie den Tod. Und sie zieht ihn weiter und weiter hinein in das Labyrinth der unterirdischen Gänge, bis ein leises Rauschen vernehmbar wird, das immer stärker anschwillt. Der Gang wird wieder breiter und schon bald stehen sie in einer geräumigen Höhle. Mit wildem Brausen schießt von oben ein Wasserfall herab und verschwindet in einem breiten Loch. Hier sind wir sicher. Hier wird uns niemand finden. In einer Ecke liegen mehrere Fackeln. Naela zündet eine davon an und steckt sie in einen Ring, der in das Felsengestein eingelassen ist. Dann sinkt sie erschöpft auf ein Lager aus Fellen und Reisig. Hier ist das Heiligtum der Sonnenpriesterin. Niemand darf es betreten. Ein Kochowawa. Ich danke dir. Du kennst die Sprache unseres Volkes? Ein wenig. Dann bist du ein Weiser. Nein. Ich bin nur schon viel gereist in meinem Leben. Hast dabei die ganze Welt gesehen? Die ganze nicht. Aber viele Frauen habe ich gesehen auf meinen Reisen. Keine war je so schön wie du, Naela. Bin ich denn schön? Weißt du das denn nicht? Niemand hat es mir je gesagt. Niemand sagt es mir. Die Priesterin der Sonne darf von keinem Manne vertrauliche Worte hören. Auch von mir nicht, Naela? Mit dir darf ich nicht einmal sprechen, weil du nicht zu unserem Stamm, ja nicht einmal zu unserem Volke gehörst. Und doch hast du mich gerettet. Weil du gut bist. Ich habe das sofort gespürt, als ich dich sah. Für dich will ich deshalb der Rache des Alten trotzen. Sieh dich nur um. Diesen Raum hat vor dir noch kein Mann betreten. Hier ist das verborgene Heiligtum der Sonnenpriesterin. Kai blickt sinnend in die schäumende Flut, von der ein feiner Schleier aus Wasserstäubchen aufsteigt. Wohin fließt das Wasser? Niemand weiß, woher es kommt. Niemand weiß, wohin es geht. Es ist wie das Leben. Niemand weiß, wohin es geht? Niemand weiß, woher es kommt. Hast du schon jemals geliebt, Naela? Ich hörte davon erzählen. Doch was Liebe ist, habe ich bisher noch nicht erfahren. Bis heute? Bis heute. Im Lager der Spinnen hatte man am frühen Morgen den toten Wächter gefunden und das Verschwinden von Leo Schar entdeckt. Wollt ihr den Rat eines erfahrenen Fährtensuchers hören, Senior? Hunde müssen wir auf ihre Spur setzen. Gebt mir euer bestes Pferd und einen Tag Zeit. Die weiße Miss wird's überleben. Die Indianer sparen sie sich sicher für eines ihrer großen Feste auf. Rastlos gleiten Kai Hoogs Blicke im Raum umher, auf der Suche nach einem Weg ins Freie, wie seine Gedanken, und bleiben immer wieder an der breiten Felsspalte haften, in die der Wasserfall brausend hineinschießt, um spurlos zu verschwinden. Uns bleibt nur ein Ausweg. Welcher, mein Liebster? Dieser hier. Das Wasser des Wasserfalls muss irgendwann und irgendwo wieder ans Licht kommen. Darauf baue ich meinen Plan. Wie aber sollen wir heil durch diesen reißenden Wirbel kommen? Wir werden in ihm... Naila, merk dir gut, was ich dir jetzt sage. Am Goldenen See, gegenüber der großen Treppe, geradeaus nach Osten, etwa 100 Schritt vom See entfernt, steht ein verwitterter Baum. Daneben liegt ein Felsblock, von dichtem Buschwerk umgeben. Bring mir, was du dort im Gestrüpp findest. Aber eile, wir müssen fertig sein, ehe das große Fest beginnt. Etwa eine Stunde ist vergangen, als Naila zurückkehrt. In eine Decke gehüllt, bringt sie den Fallschirm. Naila? Noch hast du die Wahl. Ach Kai, du spürst es doch. Ich werde dich begleiten, wohin du mich auch führst. Mit Feuereifer machen sich beide an die Arbeit. Aus Weidenstäben bauen sie ein kugelförmiges Gestell, spannen den wasserdichten Stoff des Fallschirms darum und verschließen es sorgsam. Der Tag des großen Opferfestes war gekommen. Doch Kai kann nicht fort. Noch nicht. Wenigstens einen Versuch zur Rettung Liushas wollte er wagen. In einer Felsenkammer, die ganz mit Fellen ausgelegt ist, steht Naila. Zwei Indianerinnen sind damit beschäftigt, ihr den reichen, farbenprächtigen Schmuck der Sonnenpriesterin anzulegen. Willenlos lässt sie alles mit sich geschehen. Da betritt der Hohepriester den Raum. Noch einmal versucht sie, ihn umzustimmen, doch vergebens. Mach dich bereit, Naila. Ich selbst werde dich zur heiligen Handlung geleiten. Das Volk hatte sich bereits in der großen Tempelhalle versammelt. In weitem Umkreis umstehen die Indianer das gewaltige Götterbild. Auf der Opferschale liegt nackt Liusha, an Händen und Füßen gefesselt. Erwartungsvolle Stille tritt ein. Denn Naila, die Sonnenpriesterin, schreitet goldglänzend aus einem der dunklen Gänge. Mit eisernem Griff hält der Hohepriester ihren Arm. Auf ein Zeichen von ihm werfen sich alle auf die Knie. Jetzt oder nie. Hoog stürzt zum Altar. Blitzschnell hebt er den Revolver. Kai! Was tust du nur? Naila reißt sich mit einem Aufschrei los, während der Hohepriester zusammenbricht. Genau in diesem Moment stürmen Liushas Spießgesellen in den Tempel. Geistesgegenwärtig reißt Hoog Naila mit sich fort. Die Indianer sind besiegt. Und ihre Besieger stieren schon bald auf unermessliche Schätze, die im Licht der allüberall angezündeten Kerzen strahlen. Wie erstarrt stehen sie da, bebend vor Gier im Anblick des schimmernden Glanzes. Gold. Das Wort fliegt von Mund zu Mund. Gold. Welch eine Pracht! Jubelnd, kreischend, Gold. In heißem Flüstern, mit trunkenem Lachen. Gold. Wie vom Fieber sind Gold. Alle ergriffen. Plötzlich aber, die Kerzen sind fast schon abgebrannt, da beginnt ein toller Funkenregen zu sprühen. Die Flammen haben die weißliche Masse in den Rinnen ergriffen. Immer unheimlicher knistert und knattert es. Kleine Explosionen folgen. Entsetzt starren alle auf die zuckenden Flammen. Sie wollen fliehen, aber natürlich nicht ohne das Gold. In aller Eile raffen sie zusammen, stopfen in die Taschen, was sie zu fassen kriegen. Einzig Liusha zögert nicht, sie flieht. Für die anderen ist es bereits zu spät. Donnerndes Getöse von allen Seiten. Die Goldmine stürzt in sich zusammen, die Decke zerbirst. Und in gewaltigen Fluten strömen schäumende Wassermassen in die Höhle. Die Victoria durchschneidet die Fluten. Der Matrose im Mastkorb pfeift ein lustiges Lied. Plötzlich stutzt er und hebt sein Fernglas. Da draußen schwimmt doch etwas. Ein sonderbarer Gegenstand. Eine seltsame Kugel. Gerettet, Naila. Wir sind gerettet. Wochen sind vergangen. Kai Hoog sitzt in seinem Arbeitszimmer und sichtet seine Aufzeichnungen. Sein malaiischer Diener tritt ein. Eine Dame wünsche ihn zu sprechen. Hoog geht ihr ein paar Schritte entgegen. Womit kann ich dienen? Eine in dunkles Rot gekleidete Dame bleibt stehen und schlägt den Schleier hoch. Ich glaube, Sie haben etwas, das mir gehört. Yusha. Warum so überrascht? Schließlich habe ich es dir zu verdanken, dass mein Blut noch durch meine Adern fließt und nicht den Opferstein der Tolteken ziert. Was willst du hier? Mir wurde ein Dokument gestohlen, das Brillantenschiff betreffend. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Auch du hast mir ein Papier gestohlen, das ich nie zurückerhalten hätte, wenn ich mich recht erinnere. Und dabei dein Leben verschont. So wie ich das deine in Kuikatlan. Ja, wir sind quitt, Kai. Aber warum hast du mich denn überhaupt gerettet? Könnte es derselbe Grund sein, aus dem ich dich nicht töten wollte? Liushas Körper berührt Hok nun beinahe. Sanft legt sie ihre Hand auf seine Brust. Er atmet ihr Parfum, während ihre Fingernägel über seine Haut fahren. Seit jenem Tag muss ich immerzu an dich denken. Jede Sekunde. Ich brauche dich. Ich will... In diesem Augenblick tritt Naela ein. Ihr weißes Kleid strahlt. Voller Verwunderung blickt sie auf Liusha. Liusha, darf ich vorstellen? Naela. Mein Herz und meine ganze Liebe. Das ruhige Atmen zweier Liebender. Johnson. Fred Johnson. Naela schreckt hoch. Sie ist durch diesen Ausruf aus tiefstem Schlaf erwacht. Ängstlich blickt sie auf Kai Hok. Was ist mit dir, Liebster? Hast du schlecht geträumt? Was ist aus Fred Johnson geworden? Die Flaschenpost. Das kann doch nicht sein, dass ich ihn einfach vergessen habe. Er war es, der mich Englisch gelehrt hat. Du kennst ihn? Was ist aus ihm geworden? Tot. Er ist tot. Sie haben ihn aufgespürt. Hooks Auto hält vor der Freitreppe. Er ist länger in der Stadt geblieben als sonst. Naela? Naela! Niemand antwortet. Hook eilt auf die Terrasse, die an der Rückseite des Hauses in den Garten führt. Naela? Alles bleibt still. Er läuft durch das Haus, in den Garten, auf die Wiese. Naela, was tust du hier? Warum schläfst du, Naela? So wach doch auf. Er fasst ihre Hand. Eiskalt. Sein Blick fällt auf ihre Brust. Schwarz und groß sitzt dort eine Spinne. Dann nahm er die Tote sanft in seine Arme und schritt dem Hause zu. Die Spinnen. Hörspiel nach dem Roman und Film von Fritz Lang. Bearbeitung Michael Farin. Es sprachen Erzähler Helmut Kraus, Kai Hoog, Simon Rühhag, Naela Effi Rapsilber, Liusha Claudia Mischke, Raugon Matthias Lea, Dr. Telfers Heinrich Giskes. In weiteren Rollen Ernst August Schäppmann, Horst Mendroch, Bernd Kuschmann und Hans-Gerd Kildinger. Musik Zeitblom. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Sounddesign Peter Schilzke. Regie Thomas Wolferts. Produktion Deutschlandfunk 2004. Redaktion Elisabeth Panknin.